Упражнение 2, страница 34. Б. Süden, Brüder, Grün, Müde, Mühle, Fühlen, Typ, Sünde, Brüllen, Gründen, Mütze, Müller, Füllen, Türke, Süden, Sünde, Brüder, Brüllen, Grün, Gründen, Müde, Mütze, Mühle, Müller, Fühlen, Füllen, Typ, Türke.